Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 77 des Gabelbissen Podcast. Eigentlich würde für diese Folge wunderbar das Thema Spargel passen, aber ich möchte ehrlich gesagt kein altes Thema nochmal erneut aufwärmen, denn den Spargel habe ich ja, glaube ich, vor so circa einem Jahr bereits behandelt. Und zwar habe ich mich da mit dem ganz berühmten in Österreich äußerst geschätzten Machfelder Spargel beschäftigt. Wer die Folge noch nicht kennt, den Link zu dieser findet ihr natürlich im Beitrag zur aktuellen Sendung, beziehungsweise müsst ihr sich ganz einfach über iTunes beziehungsweise in eurem Podcatcher eurer Wahl finden lassen. Hattet ihr eigentlich schon Spargel in dieser Saison? Ich hatte im letzten Wochenende einen und zwar habe ich da echt eine wunderbar traumhafte Gemüsesugo gemacht mit Spaghetti dazu und italienischen Fleischbällchen. Das Gemüsesugo, muss ich sagen, war ein wahres Gedicht. Da war drinnen Fenchel, da waren Zucchini drinnen, natürlich Paradeiser waren drinnen, jede Menge frische Kräuter waren drinnen. Ja, und natürlich grüner und weißer Spargel. Die wurden vorher ein bisschen gekocht und kamen danach in das Sugo. Und ich muss sagen, das hat sich echt perfekt ergänzt. Ja, noch kurz, sonntags gab es dann bei uns einen wunderbaren Zander. Und da habe ich dann grünen Spargel quasi nur gekocht, ein bisschen Salzwasser und den Sopo dazugegeben. Natürlich gab es auch eine andere Beilage, und zwar Erdäpfel und Gurken in einer Senfsoße. Irgendwie habe ich jetzt schon kurz erwähnt, etwas, das heute zur heutigen Sendung passt. Auf der einen Seite die Senfsoße, aber auf der anderen Seite der Zander. Okay, ja, ich weiß, Zander hatten wir vor nicht allzu langer Zeit, aber darum möchte ich mich heute einem anderen Fisch widmen, und zwar der wunderbaren und von mir äußerst geschätzten Forelle. Die Forelle kennt man so ja, seit circa dem 16. Jahrhundert. Also nicht falsch verstehen, nicht den Fisch an sich, sondern den Begriff Forelle. Davor hatte der Fisch gänzlich andere Bezeichnungen, wie zum Beispiel Forchen, Färchen oder auch Förchen. Wobei die ersten zwei schreibt man zu Beginn mit F wie Friedrich und den Förchen, den schreibt man mit V wie Vogel. Ja, die frühe Fischzucht hat sich in Österreich vor allem primär mal auf den Karpfen konzentriert. Da gab es drei, wie soll man sagen, Hochburgen für die Fischzucht, allen voran das Waldviertel, dann natürlich auch in der Steiermark, die auch heutzutage noch Karpfen züchten, und teilweise auch in Kärnten. Die Forelle als Zuchtfisch wurde ja doch eher erst später entdeckt. Und zwar zunächst nicht, weil man die als Speisefisch haben wollte, sondern die wurde gezüchtet, um die Fließgewässer wieder zu beleben. Das Problem war, durch stärkere Verschmutzung bzw. auch durch stärkere Befischung unserer Fließgewässer hier in Österreich ging der Fischbestand drastisch zurück. Tja, man sollte meinen, die Meeresfischer sollten von solchen Sachen seinerzeit gelernt haben. Wir wissen ja, viele Fischarten, wie der Thunfisch zum Beispiel, stehen ja schon auf der roten Liste. Ja, man hat leider nicht daraus gelernt. Aber egal, die Forelle kommen wieder zurück. Die wurde eben gezüchtet, um die Fischbestände in den Flüssen und Seen Österreichs wieder zu stärken. Ja, und so im frühen 18. Jahrhundert, würde ich sagen, gab es dann einen gewaltigen Durchbruch bei der Forellenzucht. Und zwar hat der in Deutschland stattgefunden. Und zwar hat man es da erstmalig geschafft, Forellen durch künstliche Befruchtung mehr oder weniger zu züchten. Komischerweise hat man die Technik irgendwie wieder vergessen und hat erst im 19. Jahrhundert wieder entdeckt, und da nämlich in Frankreich. Da hat man wieder die Versuche der künstlichen Befruchtung an der Mosel aufgegriffen und hat die Technik mehr oder weniger, hat die Technik eine Art, wie soll man sagen, Renaissance wiedererlebt. Und wirklich erst ab dem Zeitpunkt kann man sagen, dass sich die Fischzucht bei der Forelle dadurch extrem intensiviert hat. Also da ist man dann wirklich extrem auf den Fisch gegangen. Einen weiteren Schub hat es dann etwas später im 19. Jahrhundert gegeben, und zwar mit der Einfuhr der Regenbogenforelle aus Nordamerika. Hier in Österreich ist die Forellenzucht eher was für kleinere Betriebe, also hier werden wirklich das auf familiärer Basis heute nach wie vor gemacht, und da hat so ein Durchschnittsfischzuchtbetrieb für Forellen eine Produktion im Jahr von so circa 50 Tonnen. Es gibt ein paar weniger Großbetriebe hier auch in Österreich, die haben dann wesentlich mehr. Und zwar liegt deren, wie soll man sagen, Ausstoß im Jahr, gut, Ausstoß ist das falsche Wort, die Produktion auch hier, vor circa 400 bis 800 Tonnen. Klassisch werden diese Fische übrigens in Teichen gezüchtet, also Teich mit Theodor, nicht mit D. Wisst ihr eigentlich, was der Unterschied zwischen einem Teich und einem See ist? Das habe ich bei der sogenannten Unterwasserwelt in Schrems im nördlichen Waldviertel mal gelesen. Und zwar, ich habe immer gedacht, okay, Teich ist das Kleine und See das Große. Nein, ein Teich kann durchaus auch sehr, sehr groß sein. Wesentlicher Unterschied ist der Teich ist vom Menschen geschaffen, der See von der Natur. Also, wenn euch mal fragt, was der Unterschied ist, Teich vom Mensch, See von der Natur. Extrem wichtig ist ja bei der Forellenzucht übrigens die Wasserversorgung. Forellen benötigen, um gut wachsen zu können, reines, sauberes und vor allem, das ist ganz, ganz wichtig, sauerstoffreiches Wasser. Um eine Forelle artgerecht zu halten, muss ein extremer Zufluss an Wasser garantiert sein. Und zwar circa die Menge, dass der komplette Wassergehalt des Teichs so 4 bis 5 Mal pro Tag komplett getauscht wird. Also muss quasi die 4 bis 5-fache Volumen des Teichs muss da rein und auch natürlich wieder raus. Dann ist es wirklich artgerecht, dann hat man genau das, dass die Forellen wunderbar gedeihen können und die sich mehr oder weniger im Zuchtteich wohlfühlen. Forellen übrigens sind im Gegensatz zum Karpfen keine Friedfische, das sind Jäger. Früher hat man da für die Zucht gedacht, okay, da gebe ich denen Schlachtreste. Ja, heutzutage hat man natürlich gemerkt, das ist natürlich nicht das Ideale, was man den Fischen gibt. Da hat man dann geforscht und hat ein eigenes Fischfutter für Forellen entwickelt. Es wird nach wie vor übrigens weiter geforscht. Und das kann man sich vorstellen, das Ganze ist eine Kombination aus Fischmehl, Öl und pflanzlichen Stoffen. Die Forschung geht momentan in die Richtung, dass man den pflanzlichen Anteil erhöht und das Fischmehl und Öl immer mehr reduziert. Von der natürlichen Seite her würden Forellen klassischerweise eher Insekten oder auch kleinere Fische fressen. Die Zucht übrigens, die funktioniert circa so. Zunächst werden mal die Eier künstlich befruchtet. Ihr erinnert euch, das was man im 18. Jahrhundert erfunden hatte und im 19. Jahrhundert reerfunden hat. Wenn diese Befruchtung erfolgt ist, es dürfte einen sehr, sehr hohen Erfolgsgarant dafür geben, kommen diese Eier in so, naja, Brutschleusen oder Brutkästen, würde ich sagen. Und die sind so eingerichtet, dass hier die optimale Temperatur herrscht, damit sich die kleinen Fische entwickeln können. Und ich glaube, da liegt die Wassertemperatur bei so circa 7 bis 9 Grad Celsius. Da hat man dann eben diese idealen Bedingungen, entwickelt sich der Fisch dann dementsprechend gut. Sobald dann kleine Fische da sind, die schon schwimmfähig sind, was die Forelle am Anfang übrigens nicht ist, die liegt nur am Boden und erst wenn dieser Schwimmsack sich entwickelt, dann kann auch der kleine Fisch schwimmen. Das ist so circa im Alter von 2 Monaten, ist er dann wirklich schwimmfähig und da kommen die dann in so eigene Strömbecken hinein. Sobald sie sich da weiterentwickelt haben, das dauert noch ein bisschen, kommen die dann in den eigentlichen Zuchtteich hinein und da drin bleiben die dann für mindestens 12 Monate. Denn da hat dann der Fisch die optimale Speisegröße erreicht. Die liegt übrigens bei so ja, 350 Gramm der Fische in ausgenommenen Zustand. Sollte für euch selber jemand Fischer sein oder mal fischen gehen wollen, wie alle anderen Fischarten hat natürlich auch die Forelle eine Schonzeit, die man wirklich streng einhalten muss. Das hat mit dem Fortbestand der Rasse zu tun. Die liegt in Österreich von Mitte September bis ca. Mitte März herum. Und in dieser Zeit darf der Fisch wirklich nicht gefischt werden. Sollte man eine fangen, die muss zurückgesetzt werden. Und ich weiß nicht, wie sehr euch beim Fischen auskennt. Auch ausschlaggebend, wie bei allen anderen Fischen, ist bei der Forelle das sogenannte Brittelmaß. Wer das nicht kennt, eine kurze Erklärung. Brittelmaß ist die Mindestgröße des Fisches, die er haben muss, damit ich ihn mitnehmen darf. Die ist natürlich von Fisch zu Fisch unterschiedlich und selbst zwischen den einzelnen Forellenarten ist er unterschiedlich. Bei der Bachforelle zum Beispiel, die kann ich mitnehmen ab einer Größe von 22 cm. Die Seeforelle hingegen, die muss mindestens 50 cm groß sein. Sollte der Fisch darunter liegen, muss ich ihn ganz streng genommen zurücksetzen. Die genauen Größen, das sind ja nur so circa Angaben, können natürlich vom Landesverband abweichen. Also jeder Landesverband in österreichischen Bundesländern kann da, was ich weiß, ja, nagelt mich nicht auf die Wand, kann hier eigene Größen definieren. Ja, ich habe gehört, es gibt ja unterschiedliche Varianten der Forelle. Ich habe die Bach- und die Seeforelle erwähnt. Grundsätzlich kann man mal sagen, die Forelle selbst zählt zu den sogenannten lachsartigen Fischen. In Österreich einheimisch oder auch im europäischen Raum, sagen wir mal so, einheimisch sind Bach- und Seeforelle. Die gehen übrigens auf die Meerforelle zurück. Die importierte Regenbogenforelle, die geht auf den pazifischen Lachs zurück. Ja, unsere heimischen Varianten Bach- und Seeforelle kann man optisch ja nur schwer unterscheiden. Man, klar, einer, der fischen geht, der das schon jahrelang macht, der sieht das relativ einfach. Wir Laien tun uns da schon relativ schwer. Das Interessante bei beiden ist nämlich, die können durchaus gleiche Muster aufweisen und, was ich besonders spannend finde, das Muster, wie die Forelle, ob die Punkte hat oder welche Farben sie hat, das hängt von der Wasserqualität ab. Also je nachdem, wie gut das Wasser ist, desto schöner oder nicht so schöner, ist natürlich Ansichtssache, kann das Muster oder die Zeichnung der Forelle sein. Beide Varianten sind übrigens sehr, sehr anpassungsfähig. Die Seeforelle zum Beispiel, die kann in hohen Gebirgsseen genauso gut leben wie in den wärmen Seen in den Tälern unten. Überhaupt kein Problem. Gleiches bei der Bachforelle. Die fühlt sich pudelwohl in den Hochgebirgsbächen von Österreich, in den Alpen, aber sie fühlt sich auch genauso wohl in den Flüssen im Tal, wie zum Beispiel jetzt einer Theia. Und natürlich auch der Donau oder anderen Flüssen, Strömen, wie auch immer. Wie ihr schon vermutlich richtig erkannt habt, die Bezeichnung Regen- oder Bachforelle kommt natürlich von den Gewässern, wo diese Fischgattung primär anzutreffen ist. Bei der Regenbogenforelle, tja, da ist es natürlich nicht. Da kommt der Name natürlich eigentlich vom Aussehen des Fisches. Und zwar, wenn man sich von der Seite ansieht, die Zeichnung, die Farbgebung dieses Fisches, die erinnert einfach an einen Regenbogen. Die Gattung, die findet man eigentlich in Österreich in allen Gewässerarten. Sprich, ich habe es in stehenden und in fließenden Gewässern. Die ist sehr universell. Ah ja, und dann gibt es ja noch eine. Ihr habt sicherlich schon mal von der Lachsforelle gehört, oder? Ja, das ist keine eigene Rasse, keine eigene Züchtung. Im Grunde ist das, ich sage mal, zu 95% eine Regenbogenforelle. Und die wird zur Lachsforelle, weil sie speziell gefüttert wird. Da gibt es eigenes Futter für diese Tiere, das auf der einen Seite dazu führt, dass ich ein fettreicheres Fleisch habe, Fischfleisch habe, und dann diese leicht rötliche Färbung im Fischfleisch erreicht, sprich so ähnlich wie es beim Lachs aussieht. Und weil ich eben diese beiden Charakteristika bei der Regenbogenforelle schaffe, nennt man das Ganze dann Lachsforelle, weil es einfach in Sachen Optik an den Lachs erinnert. Schmecken tut es natürlich anders. Bevor wir zum Rezept der heutigen Folge kommen, habe ich mir gedacht, schauen wir uns vielleicht noch kurz an, so klassische Zubereitungsarten in Österreich oder auch teilweise in anderen Ländern. Da hätten wir zwei ganz bekannte Gerichte. Es wäre auf der einen Seite die Forelle Blau und die Forelle nach Müller-Renat. Forelle Blau, da kommt der Name übrigens daher, weil sich der Fisch bei der Zubereitung wirklich umfärbt. Ganz genau muss man sagen, die Schleimhaut, also das ist so eine Schicht über der Schuppen etc., die färbt sich bei der Forelle um. Also nicht der Fisch an sich, sondern eben diese spezielle Haut. Das funktioniert aber so richtig nur bei fangfrischen Fischen. Und da ist es übrigens ganz, ganz wichtig, dass der Fisch vorsichtig behandelt wird. Wenn man das nicht macht und da entstehen Risse etc., dann funktioniert die Umfärbung nicht. Und das Ganze, die Umfärbung funktioniert übrigens im Kochtopf. Und zwar bei Forelle Blau wird der Fisch als Ganzes in Salzwasser, das versetzt wird mit Essig und Kräutern, gegart. Und eben durch den Prozess färbt er sich dann aus Blau um. Ja, und das Ganze erfordert natürlich etwas an Geschick. Darum würde ich persönlich empfehlen, wer Forelle Blau essen will, der geht lieber in den Fischlokalen. Die haben es drauf, selber ja, wird es vermutlich beim ersten Mal nicht funktionieren. Ich selbst habe es noch nie gemacht. Was ich aber schon mal gemacht habe, wäre natürlich die ganz klassische Forelle Müllerin. Das ist eigentlich ganz was Einfaches. Bei der geht es eigentlich nur darum, dass der Fisch in Mehl und teilweise auch Kräutern gewendet wird und im Anschluss in der Pfanne herausgebraten wird. Der Name Müllerin, so vermutet man, dürfte einfach auf das Mehl zurückgehen. Darum hat man das Müllerin genannt. Ja, dann wird Forelle natürlich auch noch gerne gegrillt. Da wird sie zum Beispiel mit Knoblauch gefüllt. Dazu kommen noch frische Kräuter und noch einige andere Sachen. Und das Ganze kommt dann auf den Grillrost und ja, wird fertig gegrillt. Aber auch geräuchert, muss ich sagen, ist Forelle ein wahres Gedicht. Da kann man echt tolle Gerichte damit machen. Zum Beispiel eine wunderbare geräucherte Forellenquiche oder ein Räucherforellensoufflé. Ja, da gibt es einige Varianten. Und teilweise findet man die Forelle auch beim Steckerlfisch. Man, ihr wisst, ich habe schon mal eine Folge über Steckerlfisch gemacht. Forelle ist kein typischer Fisch für dieses Gericht, wird aber teilweise auch dafür verwendet. Forelle ist meiner Ansicht nach übrigens auch ideal für, wie soll man sagen, Fischeinsteiger, nicht die allzu großen Fischfreunde. Auf der einen Seite, sie hat nicht so einen extrem stark dominanten Geschmack, wie wir zum Beispiel jetzt vom Karpfen her kennen. Forelle hat durchaus einen feinen Geschmack, eine wunderbare Note, also ich mag den total gern. Und natürlich, was auch für, also man sagen, Fischeinsteiger, nicht so Fischfreunde ganz geeignet ist, die Forelle lässt sich wunderbar entgräten. Mit einem gekonnten Schnitt dem Rückgrat entlang. Und dann braucht man eigentlich dann die Filets nur mehr vorsichtig von den Gräten runterschieben. Und wenn man es wirklich gut kann, ist im Idealfall nichts mehr an Gräten drinnen. Mein Tipp für das Ganze, nehmt immer ein Fischmesser, weil mit dem geht es am einfachsten. Ja, natürlich das Trennen natürlich im gegarten Zustand vom Fisch. Man kann aber Forelle auch generell extrem vielseitig in der Küche verwenden. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Ich kann Pasta damit machen, ich kann es grillen, ich kann mit Filets verschiedenste Varianten machen. Also die ist wirklich super vielseitig, weil sie eben nicht so einen extrem dominanten Geschmack hat. Ich würde sagen, kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Rezept der heutigen Folge. Ursprünglich wollte ich ja mit euch ein ganz klassisches Rezept machen, habe mich dann aber umentschieden, und zwar habe ich mir gedacht, mach mal ein bisschen etwas Ausgefalleneres. Und zwar Forellenröllchen in Senf-Schnittlauchsauce mit Naturreis. Für 4 Portionen benötigen wir 8 Forellenfilets, einen halben Bund frischen Schnittlauch, 3 kleine Schalottenzwiebeln, 3 Esslöffel Senf. Hier persönlich empfehle ich euch einen milden Senf. Gute Beispiele wären zum Beispiel ein Estragon-Senf oder auch ein von mir sehr geschätzter und den ich persönlich hier empfehlen würde, ein Sarepta-Senf. Was ich auf keinen Fall nehmen würde, wären scharfe Senf-Varianten wie zum Beispiel ein Grill-Senf oder auch, den ich persönlich am liebsten habe, den englischen Spezial der Marke Ramsa. Aber auch keine süßen Senf-Varianten wie zum Beispiel Kremser oder Bayerischer. Ideal, wie gesagt, Estragon-Senf oder Sarepta-Senf. Weiters benötigen wir 500 ml weißen Traubensaft, 250 ml Schlagobers, Butter und Naturreis. Dass beim Naturreis unterschiedliche Zubereitungsarten gibt, kommt auf die Mischung drauf an, sage ich gleich dazu. Kann ich euch hier keine genaue Anleitung geben, da haltet euch am besten an die Packungsanweisung. Ja, beim Fisch ist es eigentlich relativ einfach, was wir hier machen müssen. Wir nehmen zunächst einmal den Schnittlauch und da nehmen wir 8 schöne Halme von unserem halben Bund heraus und die werden kurz überbrüht. Das Überbrühen machen wir deswegen, da wir diese Schnittlauchhalme im Nachhinein als Schnur verwenden wollen. Würden wir die jetzt nur frisch nehmen, wären sie zu brüchig. Man könnte sie nicht schön verwenden zum Binden. Daher kurz überbrühen. Danach nehmen wir die Schalotten, hacken die so fein wie möglich und dünsten die in etwas Butter glasig an. Wenn wir das haben, löschen wir das Ganze mit unserem Traubensaft ab, geben den Senf hinzu und verrühren das Ganze mit einem Schneebesen, damit wir wirklich eine gleichmäßige Verteilung des Senf in unserer anfänglichen Sauce haben. Während das Ganze aufkocht, nehmen wir den restlichen Schnittlauch, der schon gewaschen ist und schneiden den in ganz feine Röllchen. Man kann es ein bisschen größer machen. Ich persönlich finde es zum Essen aber angenehmer, wenn das wirklich kleine, feine Röllchen sind, die man da schneiden. Während das Ganze gleich köchelt, so ein paar Minuten, fügen wir danach das Schlagobers hinzu, rühren das Ganze schön ein und lassen es weiter köcheln. Zwischenzeit können wir unsere Forellenfilets nehmen, die wir im Anschluss einmal trocken tupfen, danach salzen und leicht pfeffern, also nicht stark, wirklich nur leicht pfeffern. Danach formen wir unsere Filets zu Röllchen und binden das pro Röllchen mit einem Schnittlauch zusammen, also so einem Schnittlauchhalm. Dadurch, dass wir es schon überbrüht haben, geht das wirklich super einfach. Man, klar, man muss ein bisschen mit der Hand stabilisieren. Am Anfang war ich da leichte Spielerei, aber im Endeffekt ist das kein Problem. Nun können wir dann auch den geschnittenen Schnittlauch nehmen. Den geben wir mal in die Sauce hinein, rühren das Ganze durch und lassen es dann im Anschluss für 10 Minuten leicht köcheln und gleichzeitig ein wenig reduzieren. Jetzt können wir dann die Forellenröllchen nehmen, geben das Ganze in die Sauce hinein und lassen es leicht mitköcheln. Die sollten wir gelegentlich wenden, bis sie quasi von allen Seiten schön gar sind. Da würde ich sagen, pro Seite so circa 4-5 Minuten danach sollte der Fisch eigentlich auch schon gar sein. Ich sage immer, lieber ein bisschen länger garen, dafür den Fisch wirklich ganz durchhaben. Ja, und danach können wir das Ganze auch schon auf den Tellern anrichten und mit Naturreis servieren. Wer möchte, kann dazu auch noch einen Salat essen. Da würde ich persönlich euch empfehlen, nehmt zum Besten den grünen Häupelsalat oder, was ich auch sehr gern habe, ein Grazer Krauthäuptl. Zudem werde ich übrigens auch mal eine eigene Folge machen. Ja, jetzt sind wir schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn ihr noch Fragen zur Forelle habt oder generell Tipps und Tricks zur Zubereitung oder vielleicht auch das Ende der Rezept haben möchte, dann könnt ihr mich natürlich jederzeit gerne kontaktieren. Wie, das erfahrt ihr wie gewohnt im Abspann. Ja, ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören, wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.